hab dich so golden und schön auch in der Heimat gesehen. Weißt du, was das heißt, Heimweh? Wie das Herz erreicht, Heimweh. Alles ringsumher ist so öd und leer, traurig rauscht das Meer, Heimweh, Heimweh. Wenn in dir erwacht, Heimweh, folgt dir Tag und Nacht, Heimweh. Jahr um Jahr verweht, keiner dich versteht, und das Herz vergeht vor Heimweh. Weißt du, was das heißt, Heimweh? Wie das Herz erreicht, Heimweh. Alles ringsumher ist öd und leer, traurig rauscht das Meer, Heimweh, Heimweh. Wenn in dir erwacht, Heimweh, folgt dir Tag und Nacht, Heimweh. Jahr um Jahr verweht, keiner dich versteht, und dass er vergeht vor Heimweh.